Let's turn to 1 Samuel. Gehen wir zum 1. Samuel. And we'll pray. Father in heaven, thank you tonight that we can study your word. Himmel, danke heute Abend, dass wir dein Wort studieren können. We pray that you would bless it to our hearts. Und beten, dass du es in unserem Herzen segnen mögest. And we thank you for those who listen on the website. Und danken dir für die, die über das Internet zuhören. And we do ask if you're listening, please sign the guest book. Und falls Sie zuhören, bitten wir Sie auch, in dieses Gästebuch euch einzutragen. We'd love to hear from you. Wir möchten von Ihnen etwas hören. Okay, 1 Samuel. 1. Samuel. Chapter 1. Gleich am Anfang, Kapitel 1. 1 and 2 Samuel are probably two of the most favorite books of the Bible. Die ersten und zweiten, ersten zweite Buch Samuel ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Bücher in der Bibel. Now, most favorite. Bevorzugt. Lieblings. Or, Lieblingsbücher. Yeah. Lieblingsbücher, ja. And in the Hebrew, it's just one book. In dem Hebräischen ist es ein Buch. It's the story of Samuel, Saul and David. Es ist die Geschichte über Samuel, Saul und David. There are many wonderful principles here. Hier sind viele wunderbare Prinzipien. Some of them that Jesus quoted when he was debating with the Pharisees. Manche zitierte Jesus, als er eine Diskussion mit den Pharisäern hatte. Er würde eine Geschichte von Davids Leben nehmen, um zu rechtfertigen, was er gerade getan hatte. 1 Samuel ist interessant, weil das erste Buch Samuel ist interessant. It's the providence of God, es ist die Vorsehung Gottes, stepping in to bring transformation to 300 years of carnality. Die einfach 300 Jahre von Fleischlichkeit umwandelt. Or natural thinking. Oder natürlichen Denkweisen. If you look at the last verse of the book of Judges. Denn wenn man im letzten Vers des Buches der Richter which schaut, is only a few pages to your left. Das sind nämlich nur ein paar Seiten davor. It would be Judges 21:25. Nämlich in Richter 21:25. This is the end of 300 years. Das ist am Ende von 300 Jahren. After Joshua took Canaan. Nachdem Josua Kanaan eingenommen hatte. And then the judges were set up. Und die Richter eingesetzt wurden. It was a very terrible time spiritually. Es war eine sehr schreckliche Zeit geistlich gesehen. It says in those days there was no king in Israel. In jenen Tagen war kein König in Israel. Everyone did what was right in their own eyes. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. And when there's no servant king, und wenn es keinen dienenden König gibt, everyone does what's right in their own eyes. Dann macht eben jeder das, was ihm gerade recht fällt. When there's no servant leader, wenn es nicht einen dienenden Leiter when oder Führer no gibt, servant leader in the church, wenn nicht einen dienenden Leiter in der Gemeinde in the family, ist, in der Familie, everyone does what's right in their own eyes. Dann macht jeder das, was ihm gerade einfällt. And even when there is, oftentimes und selbst, people do what's right in their own eyes. Selbst im anderen Fall machen Leute noch immer das, was ihnen wohlgefällt. Instead of what is right in the eyes of God. Anstatt das, was Gott wohlgefällt. So let's begin this story. Beginnen wir mit der Geschichte. In verse 1. In Vers 1. 1 Samuel 1. 1. Samuel 1. Now there was a certain man from Ramathaim Zophim from the hill country of Ephraim and his name was Elkanah. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkanah. Elkanah means God is possessing. Elkanah heißt so viel wie Gott besitzt. God is making something his own. Gott macht was zu seinem Eigentum. Verse 2. Vers 2. And he had two wives. Er hatte zwei Frauen. And the name of one was Hannah. Der Name der einen war Hannah. And the name of the other was Peninnah or Peninnah. Und der Name der anderen Peninnah. Kind of like banana. Fast Peninnah. So wie Banane. And Peninnah had children. Peninnah hatte Kinder. But Hannah had no children. Aber Hannah hatte keine Kinder. Now this man would go up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten. Go to verse 4. Vers 4. And when the day came that Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and her daughters. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Peninnah und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile. Now Peninnah in the Hebrew means coral. Peninnah ist im Hebräischen heißt so viel wie Koralle. Coral, like you find in the ocean a coral reef. Was man zum Beispiel findet unter im Ozean halt. Do you know what that is, Gerald? Unter der Meeresoberfläche, ja. You ever been swimming in the ocean? Ja. Okay. Gerald knows what that is. Ich kenne das. I looked up the word coral in the dictionary. Ich habe im Wörterbuch Korall, also Koralle nachgeschaut. It says it's a skeleton, calcium skeleton. Es ist ein Kalziumskelett. Nice name. Ein schöner Name. But it fits her actually. Aber es passt zu ihr. She's a calcium skeleton. Sie ist ein Kalziumskelett. You'll see in her attitude. Man sieht's nämlich in ihrer Einstellung. But verse 5, but to Hannah, doch Hannah, he would give a double portion, gab er den doppelten Anteil, for he loved Hannah, denn Hannah hatte er lieb, but the Lord had closed her womb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Now, the name Hannah, der Name Hannah, what could it mean? Was kann das bedeuten? How many people think it means faith? Wie viele Leute glauben, es bedeutet Glaube? How many people think it might mean beautiful rock? Oder wunderschöner Fels? Or peaceful bird? Oder friedlicher Vogel? There's no coincidence here. Und da gab's keinen. Das ist kein Zufall. That the word Hannah, das Hannah, means grace. Bedeutet Gnade. Right? But to grace he would give a double portion. Aber zur Gnade gab er einen doppelten Anteil. For he loved grace. Denn er liebte die Gnade, die Grace. But the Lord closed her womb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Verse 6. 6. Her rival, however, would provoke her bitterly to irritate her. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen. Because the Lord had closed her womb. Weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. And it happened year after year, as often as she went up to the house of the Lord. So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn heraufzog, she would provoke her. Reizte jene sie. So she wept and would not eat. Dann weinte sie und aß nicht. Then Elkanah, her husband, said to her. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr. Hannah, why do you weep and why do you not eat and why is your heart sad? Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht und warum ist dein Herz betrübt? Am I not better to you than 10 sons? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? And this is what God is saying to us. Und das ist, was Gott uns sagt. Is God not better to us than 10 sons? Ist nicht Gott besser für uns als 10 Söhne? Is God not better to us than 10 wives? Besser als 10 Frauen? 10 husbands? 10 Ehemänner? Like, what's our problem? Was ist unser Problem? What it reveals here is that God is not just fully aware of our problem. Was es offenbart hier ist, dass Gott nicht voll von unserem Problem Bescheid weiß. But in this case, he is the source of it. Aber in Wirklichkeit ist er ja sogar die Ursache. As we said on Sunday, wie wir sonntags sagten, extraordinary stories come out of extraordinary situations. Außergewöhnliche Geschichten entstehen in außergewöhnlichen Situationen. And God gave her an extraordinary situation. Und Gott gab ihr eine außergewöhnliche Situation. Because God did not just want to give her a great story. Weil Gott wollte nicht nur ihr eine großartige Geschichte geben. God wanted to give the whole world a great story. Sondern der ganzen restlichen Welt. To give Israel a great story. Um auch Israel. And you think 300 years of immorality, 300 Jahre der Unzucht, materialism, Habsucht, selfishness, Selbstsucht, godlessness, Gottlosigkeit. 300 years of every kind of thing that would grieve God. 300 Jahre von allem möglichen Denklichen, was Gott weh oder tun könnte. Spiritual bankruptcy. geistiger Bankrott. And God wants to do something for his people. Und Gott will für seine Leute was tun. So he looks for a woman. Jetzt sieht er nach einer Frau. Who will pray according to his purpose. Die beten wird nach seinem Plan. Because God always works everything according to his purpose for those who love him. Weil Gott wirkt alles zum Guten hin, seinem Zweck gemäß, seiner Absicht. So if God wants to bring about his purpose, denn wenn Gott seine Absicht vollenden will, he looks for someone who loves him. Dann sucht er wen, der ihn liebt. And if the purpose is big, und wenn der Plan sehr groß ist, extraordinary, außergewöhnlich, then God will produce and manufacture extraordinary circumstances. Dann wird Gott außergewöhnliche Umstände erzeugen. And it was God who closed her womb. Und es war wirklich Gott, der diese Mutterleib verschloss. Now, how many children do you know whose name is Penina? Wie viele Kinder heißen Penina heute? Anybody? Irgendjemand? Do you know somebody? Penina. Kennst okay, du eine Penina? One. I've never. Eine. You know. It's a nice name. It means coral, right? It means coral. You know, in a good way, it means coral. Ja, also es ist gut gemeint. Es ist Koralle. In a bad way, it could mean skeleton. You know. Schlecht gemeint ist es einfach ein Skelett. It's a nice name. Es ist ein schöner Name. How many people know somebody named Hannah? Wie viele Leute kennen eine Hannah? More than one person named Hannah. Mehr als eine Hannah. More than two people named Hannah. Zwei Hannas. Like. She made this name famous. Sie hat diesen Namen wirklich bekannt gemacht. Because God wanted to give her a story. Weil Gott ihr eine Geschichte geben wollte. And if we look at this in verse 6, her rival provoked her bitterly. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen. All of us have a rival. Wir haben alle Widersacher. Somewhere there's a rival. Irgendwo ist so einer. And usually the rival, if we are spiritual, und der Rivale, vorausgesetzt wir sind geistlich, is some Pharisee somewhere. Ist irgendwo ein Pharisäer. Now Penina is an example of a Pharisee. Die Penina ist nun das Beispiel eines Pharisäers. She believes that she should be loved more by her husband. Sie glaubt nämlich, dass sie mehr Liebe von ihrem Mann verdient. After all, I am the one who has provided the children. Denn ich habe ja die Kinder, durch mich sind ja die Kinder da. Why does Hannah get the double portion? Und warum jetzt ausgerechnet bekommt die Hannah das Doppelte? She hasn't done anything. Sie hat ja nichts getan. Aber ich war doch die, der diese Kinder jeweils 9 Monate trug. Nicht nur ein, zwei, doch viele Kinder. Ich verdiene die doppelte Portion. The triple portion. Das den dreifachen Anteil. The quadruple portion. Ja, vierfachen Anteil. It belongs to me. Es gehört mir. I deserve it. Ich verdiene es. That's a Pharisee. Das ist der Pharisäer. Because everything is grace. Denn alles ist Gnade. And it's no coincidence that Hannah's name is grace. Also es ist kein Zufall, dass Hannah Gnade bedeutet. God always gives the double portion to someone whose disposition is one of grace. Gott gibt immer jemanden den doppelten Anteil, dessen Einstellung eine gnadenvolle Einstellung ist. Romans chapter 5 verse 20. Römer 5 Vers 20. Where sin abounded, wo die Sünde überströmte, grace did much more abound. Da war der Gnade, strömte die Gnade noch viel mehr in über. Luke chapter 7 we have the story of the woman. Lukas 7, da ist die Geschichte von einer Frau, who washed the feet of Jesus with her, die Füße von Jesus gewaschen hat, with her tears, mit ihren Tränen, with oil, mit Öl, dried it with her hair, und trocknete sie mit ihren Haaren. And she was despised, und sie wurde abgelehnt, by the house owner, vom Gastgeber, by this Pharisee. Von diesem Pharisäer. It's amazing how the Pharisee will always despise the object of grace. Interessanterweise wird der Pharisäer immer das Objekt der Gnade verabscheuen. So there's our greatest test. Und hier ist die größte Prüfung für when uns. We seem to be blessed. Wenn wir scheinbar gesegnet sind. Provoking someone, jemanden zu provozieren, is always preceded by parading. Bevor man das macht, wird man erst eine Parade machen. A parade. Do you see me? Eine Selbstdarstellung. Do you see the blessings that I have? Siehst du, beobachtest du den Segen, den ich habe? And what do you have? Und im Vergleich, was hast du? This can happen so easily. Das kann so leicht passieren. If we don't guard our hearts, this will happen. Wenn wir unser Herz nicht beschützen, dann passiert das. In any area of our life. In jedem Lebensbereich. Can happen with our church. Mit der Gemeinde kann in relationship passieren. To another church. In Beziehung zu einer anderen Gemeinde. We can look down on another church. Wir können auf eine andere Gemeinde herunterschauen. We can despise them. Wir könnten sie ablehnen. In our hearts. Im Herzen. As though what we have was produced by us. Als ob wir verantwortlich sind für das, was wir haben. As though what we have was a reward. Als ob das, was wir haben, das Resultat einer Belohnung ist. And when we see it as a reward, wenn wir es aber als Belohnung interpretieren, then we want to know why this person was rewarded. Dann wollen wir wissen, warum diese Person belohnt wurde. Like in Matthew chapter 20. In Matthäus 20. When the owner of the vineyard, als dieser Eigentümer des Weingartens, was calling people into work, Leute zur Arbeit anstellte, and then the one came in at the last hour, und zur letzten Stunde kam noch wer, and the owner paid him the same wage, und der Eigentümer zahlte ihm denselben Lohn, and the other workers were so angry. Doch die anderen Arbeiter waren so verärgert. Wouldn't you be angry? Wäre der nicht auch verärgert wouldn't gewesen? You, I'd be angry. Ja, ich wäre verärgert. Right? Ja. You worked the whole day. Du hast den ganzen Tag gearbeitet. I mean, you're digging in the sun. Du hast in der Sonne gebuddelt. You're picking with the pick. Du hast mit der Pickel drauf gehauen. Have you ever picked with a pick? Habt ihr schon einmal mit so einem Spitzhacke schon einmal gearbeitet? Habt ihr schon einmal auf einen Stein geschlagen? Es fühlt sich an wie Elektrizität. Für 10 Sekunden zuckt dann nur mehr die Hand. And there you are picking away in the hot sun. Und da arbeitest du mit der Spitzhacke. And you get a day's pay. Und kriegst einen Tageslohn. Wonderful. Schön. And then this bozo comes along. Und dann kommt dieser Clown daher. And he works for 1 hour. Und er arbeitet gerade mal eine Stunde lang. And the sun is already setting. Die Sonne senkt sich aber schon. So it's nice and cool. Für ihn ist es schön und kühl. And he comes on the job and says, "How you doing?" Und er kommt auf die Arbeit und sagt, wie geht's euch Leuteln? I was doing good until you came. Mir ist es gut gegangen, bis du jetzt aufgetaucht what bist. Are you doing here? Und was machst du? I came to work. Ich bin zur Arbeit gekommen. There's only 1 more hour left. Da ist doch nur noch eine Stunde übrig. Well, that's the way it is. Ja, so ist es halt. You know, I'll get an hour's worth of pay. Dann werde ich auch nur einen Stundenlohn bekommen. And there they are working away. Und die arbeiten und arbeiten. Becoming friends. Und sie freunden sich an. And suddenly it's time to get paid. Und jetzt kommt die Zeit des Zahlens. And the Lord, who did he start with? Mit wem fing er an? Right? With the one who worked an hour, right? Er fing mit denen an, die kürzeste Zeit gearbeitet haben. Hat sie nach vorne gebeten. So that everybody would see and nobody would leave. So dass jeder das auch sieht und nicht vorher weggeht. Okay, you who worked 1 hour, come to the front. Ihr, die eine Stunde gearbeitet habt, kommt zu I want to give you a day's pay. Ich gebe euch jetzt den Tageslohn. God bless you. Gott segne euch. The other one comes up. Der nächste kommt. He worked 3 hours. Der hat 3 Stunden gearbeitet. Day's pay. Und auch ein Tageslohn. The guy comes up who worked 12 hours. Hier kommt der Herr mit den 12 Stunden. And he's expecting the double portion. Und er erwartet den doppelten Lohn. And he doesn't get it. Aber er bekommt ihn nicht. And he gets angry. Und er ärgert sich. And then the Lord says in verse 15. Doch in Vers 15 sagt der Herr. Of Matthew chapter 20. Des 20. Matthäus Kapitels. Why is your eye? Ja, warum ist dein Auge? Evil. Böse. Poneros. Why are you contaminated? Warum bist du verseucht? Because I am generous. Weil ich großzügig bin. Why are you evil? Because I am gracious. Warum bist du böse? Weil ich gut bin und gnadenvoll. Wow, that's something, isn't it? Das ist was. And we are all Pharisees in heart. Und wir sind in den Herzen alle Pharisäer. It's just the grace of God that we're not. Es ist die Gnade Gottes, wenn wir es mal nicht sind. If we're not. Wenn wir es nicht, but by nature, nicht sind. All of us are Pharisees. Doch von Natur aus sind wir Pharisäer. And we will catch ourselves over and over. Und wir werden uns dabei ertappen, immer wieder. But the wonderful thing is that the Lord loves Pharisees too. Doch das Schöne ist, dass der Herr auch Pharisäer liebt. And the sin of Phariseeism can be forgiven. Und die Pharisäersünde, die kann auch vergeben if werden. If I just say, Lord, I have sinned. I've been a Pharisee. Wenn ich sage, Herr, ich habe gesündigt, ich war ein Pharisäer. In Luke 18, verse 9. In Lukas 18, Vers 9. The Lord told a story. Der Herr erzählte eine Geschichte. About two men. Über zwei Männer. To people who were trusting themselves. Zu Leuten, nämlich die in sich selber Vertrauen setzten. That they were righteous. Dass sie gerecht wären. They were trusting themselves. Sie verließen sich auf sich. People who trust themselves that they're righteous, Leute, die sich darauf verlassen, dass sie selber gerecht sind, always feel that they deserve something from God. Die fühlen immer, dass sie von Gott etwas verdienen. And those are the people who are the first to become bitter. Und das sind die ersten, die aber dann bitter werden. When God doesn't give grace to that kind of attitude. Diese Art von Einstellung nicht mit Gnade, also keine Gnade dazu gibt. So Penina had natural blessings. Die Penina hatte jetzt natürlichen just Segen. Like God blesses everybody. Wie Gott jeden segnet. Everybody in the world can breathe his air. Jeder in der Welt kann seine Luft atmen. The sun doesn't just shine on believers, it shines on everybody. Die Sonne scheint nur nicht nur auf die Glaubenden, sondern auf alle. It'd be interesting if it only shined on the believer, right? Es wäre interessant, sie würden nur auf die Gläubigen scheinen. Well, I wish the sun would come. Ich würde mich freuen, wenn die Sonne rauskäme. It is out. Sie ist draußen. What are you talking about? Worüber sprichst du? Look, it's out. Schau, sie ist da. Yeah, it's shining on your face, but doesn't shine on me. Ja, sie scheint dein Gesicht an, aber sie scheint nicht auf mich. It shines on everybody. Ja, sie scheint auf jeden. God's grace is toward everybody. Gottes Gnade ist auf alle gerichtet. But God wants to specially bless those. Doch Gott möchte ganz besonders die segnen. Whose hearts are established in grace. Dessen Herzen in Gnade festgesetzt sind. Hebrews 13:8. Hebräer 13:8. And that means I know that in my best estate. Das bedeutet, ich weiß, dass ich ja in meinem besten Zustand ich noch immer nichts verdiene. Meine Einstellung Gott gegenüber ist die der Demut. Schließen wir damit ab. Vers 9. Then Hannah rose after eating and drinking in Shiloh. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Now Eli, the priest, was sitting on the seat by the doorpost of the temple of the Lord. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. And she, greatly distressed, und sie war in ihrer Seele verbittert. We're talking greatly distressed. Sie war wirklich stark verbittert. She has an adversary. Sie hat einen Widersacher. We have an adversary. Und wir haben einen Widersacher. And we know this is the devil in 1 Peter 5. Und wir wissen, das ist der Teufel in 1. Petrus 5. And the devil is always projecting at us. Und der Teufel projiziert immer gegen uns. Always comparing us. Er vergleicht uns immer. Look at you and look at them. Schau dich an und schau you dich an. You see that unsaved guy over there with that beautiful car? Schau den Ungeretteten an mit dem schönen Auto dort. He doesn't have problems like you. Der hat nicht die Probleme wie du. You see that? See how happy he is? Schau mal, wie glücklich er ist. He doesn't have God. Er hat nicht Gott. You fool. Du Narr. Over and over and over, the devil will be our rival. Immer wieder wird der Teufel unser Rivale sein. And he will always find people of a Pharisaical spirit to be his mouthpiece. Und er wird immer Leute finden mit pharisäischem Geist, die er dann als Lautsprecher benutzt. She was greatly distressed. Und sie war sehr verbittert. Prayed to the Lord and wept bitterly. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. I mean, this thing's going on year after year after year. Und das geht schon jahrelang so. Vers 11. She made a vow and said. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach. And we'll close with this. Damit schließen wir. O Lord of hosts, Herr der Herrscher, if thou wilt indeed look on the affliction of thy handmaid. Wenn du das Elend deiner Magd ansehest and remember me und meiner Gedenken and not forget thy hand or thy maid servant, und deine Magd nicht vergessen wirst, but wilt give thy maid servant a son, und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben, then wirst, I will give him to the Lord all the days of his life. So will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. And a razor shall never come on his head. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. See, this was God's will. Das war Gottes Wille. God was looking for a mother. Gott suchte nach einer Mutter. Who would commit their son, die ihren Sohn eben hingeben würde. To the Lord for his life. Zum Herrn für sein Leben. But not just say it, but do it. Und es nicht nur sagen, sondern auch es tun. I mean, as you read the story, she gives him away. Denn wie man später liest, hält sie das ein und sie gibt ihn weg. This was God's purpose. Das war Gottes Plan. Even before Hannah had the situation. Bevor Hannah die Situation hatte. God wanted to raise up a prophet for the nation of Israel. Gott wollte einen Propheten für die Nation Israels erheben. But he needed to find a God-fearing person. Aber er wollte eine gottesfürchtige Person finden. Whose situations he could kind of manipulate, dessen Situationen er irgendwie manipulieren konnte, close her womb, ihre Gebärmutter verschließen, put her würde, in a circumstance, und sie in Umstände setzen, that's würde, beyond her understanding, die ihr Verständnis übersteigt, to the point where she cries out bitterly, bis dahin, wo sie verbittert hinausschreit. And in this agony, und in dieser Agonie, it brings her to God's purpose. Es bringt das in Gottes Plan. I will give you my son. Ich werde dir meinen Sohn geben. Give me a son. Gib mir den Sohn. Please, and I'll give him to you. Und ich gebe ihn dir zurück. All the days of his life. Solange er lebt. That's what I want. Das will ich. God was waiting for her. Gott wartete auf dieses Gebet. According to his purpose. Nach seinem Plan. And all things work together. Und alle Dinge wirken zum Guten. For good. Zum Guten. Zum Guten. All things work together for good. Alle Dinge wirken zusammen zum Guten. For those who love God. Für die, die Gott lieben. Who are called according to his purpose. Die seinem Plan und seiner Absicht nach berufen sind. Amazing story, isn't it? Es ist eine erstaunliche Geschichte. And as we read on, we won't read now, but wenn wir weiterlesen, das tun wir aber jetzt nicht. God answers her prayer. Dann antwortet Gott ihr Gebet. And she gets the son. Sie bekommt den Sohn. And she names him Samuel. Sie nennt ihn Samuel. Samuel is the first official prophet in Israel's history. Samuel ist der erste offizielle Prophet in der Geschichte Israels. Samuel would start Bible schools all through. Er hat Bibelschulen all through Israel. Er hat gegründet in ganz Israel. Samuel will anoint King Saul. Samuel will anoint King David. Er salbte dann König Saul und er salbte dann auch König David. This was God's plan. Das war Gottes Plan. And God found some seemingly insignificant woman. Und Gott fand eine scheinbar unwichtige Frau. Who could receive circumstances from his hand. Die aus seiner Hand Umstände entgegennehmen konnte. And not become bitter against him. Und sich dann nicht gegen ihn wenden würde. Oh, she was bitter against Penina. Sie war eigentlich verbittert gegen die Penina. She was torturing her. Weil sie ja von ihr gefoltert but wurde. Still toward God. Aber Gott gegenüber, her heart remained broken. Blieb ihr Herz gebrochen. And the same thing happens with us. Und das, so ist es auch bei uns. God does not reward Pharisees. Gott belohnt nicht, belohnt keine Pharisäer. A Pharisee is a person who believes that what they have. Ein Pharisäer ist jemand, der glaubt, dass was er hat, sein Besitz, they earned it. Ist hat er sich verdient. I am like I am and all the blessings I have is because. Allen Segen, den ich habe und ich bin, wer ich bin. God rewards the good. Weil Gott die Guten belohnt. Why do you have this? Warum hast du dieses You're Problem? You're not good. Du bist nicht gut. That's the essence of despising other people. Und das ist im Kern das Problem, andere zu abzulehnen, zu verabscheuen. But if we have the attitude, doch wenn wir die Einstellung haben, that everything we have is from the Lord, dass alles, was wir haben, ist vom Herrn. And if I walk in faith toward His grace, und wenn ich im Glauben auf seine Gnade zugehe, He will give me a double portion. Dann gibt mir den doppelten Anteil. And if my circumstance is difficult, wenn meine Umstände schwierig sind, He knows about it. Dann weiß darum Bescheid. And it's very possible that he even arranged it. Und es ist sehr leicht möglich, dass das so angeordnet hat. Two times it says the Lord closed her womb. Zweimal steht da, der Herr verschloss ihren Mutterleib. So imagine the father sitting on the throne. Stell dir vor, den Vater am Thron. And there they are, and time is going on. Die Zeit verstreicht. And this girl Hannah is born. Und Hannah wird geboren. And she's a beautiful little kid. Sie ist ein wunderschönes, liebes Mädchen. And then she's 8 years old and 9 years old. Jetzt ist sie 8, jetzt ist sie 9. And it's her 13th birthday and it's so wonderful. 13, es ist schön. She's such a sweet kid. Sie ist so ein liebes Kind. And her parents are thinking, wow. Und die Eltern denken sich, she's going to make someone such a beautiful bride. Sie wird so eine schöne Braut für jemanden sein. And maybe she's 15 years old. Dann ist sie vielleicht schon 15. 16 at that time, 16 zu damaligen and she's Zeit. Given in marriage to Elkanah. Und sie wird Elkanah gegeben zur Hochzeit. And Elkanah loves her. Und Elkanah liebt sie natürlich. And then from the throne of God, doch vom Thron Gottes her, God moves his finger, bewegt Gott seinen Finger, and says, your womb is closed. Und sagt, dass dein Mutterleib jetzt geschlossen no ist. No explanation, keine Erklärung. And they sleep together. Und sie schlafen miteinander. They're expecting a baby. Und erwarten ein Kind it natürlich. Doesn't come. Aber es kommt the nicht. Next year, it doesn't come. Nächstes Jahr auch nicht. Month after month after month, Monat it doesn't Monat, come. Es kommt nicht. The frustration in her. Die Frustration. The disappointment in Elkanah. Die Enttäuschung in Elkanah. Not at her, but at the situation. Auch nicht über sie, sondern wegen der Situation. To the point where he takes another wife. Bis dahin, dass eine andere Frau nimmt. Look, Hannah, nothing against you. I love you. Hannah, das ist nicht gegen dich persönlich. Ich liebe dich so But sehr. We've been trying for so long. Wir haben so lange probiert. This is reality. Das ist die Realität. I have to have children. Ich brauche Nachkommen. I need posterity. Ich brauche eben Nachkommen. It's our survival. Davon hängt ja unser Überleben Who will take care of us in our old age? Wer sorgt sich sonst um uns, wenn wir alt sind? I know this is going to break your heart. Das wird dein Herz jetzt brechen. But I've got to take another wife. Aber ich muss noch eine Frau I've nehmen. Made a contract with the neighbors. There's a nice girl, Penina. Ich habe einen Vertrag mit den Nachbarn geschlossen. Da ist ein liebes Mädchen, Penina. Could you imagine the pain in Hannah? Könnt ihr euch vorstellen, den Schmerz in Hannah? You're taking another wife? Du nimmst noch eine Frau? I have to. Ich muss. I have to. Ich muss. Could you imagine that moment, her crying and thinking, another wife? Kannst du dir vorstellen, wenn sie das sich durch den Kopf gehen lässt? And then the night that he goes in with her. Und dann die Nacht, die mit ihr verbringt. He knows his her husband is with the other woman. Und sie weiß jetzt, dass ihr Mann mit einer anderen Frau she zusammen ist. She sleeps alone. Und sie schläft aber allein. And then a few months later. Doch nach ein paar Monaten. Comes this. Cry of rejoicing. Kommt dieser Freudenschrei. I'm pregnant. Ja, ich bin schwanger. Imagine how Hannah feels. Stell dir vor, wie sich Hannah fühlt. And then it's a son. Und dann ist es ein And Sohn. Then again, I'm pregnant. Und dann wieder ist ein Schrei, sie ist schwanger. And then the birth of the first son. Dann wird der erste geboren. And Elkanah holding the child. Und Elkanah hält oh, das Kind. My son, my son. Mein Sohn, mein Sohn. And Elkanah looking on from her Hannah looking on from her tent. Und Hannah beobachtet das von ihrem Zelt aus. And the disappointment, the bitterness. Die Enttäuschung, die Verbittertheit. Crying to God, why? Das Weinen nach zu Gott hin, warum? What did I do? Was habe ich denn why? Angestellt? Warum? And then as the children grow up and there's more and more and more. Und die Kinder, die wachsen auf und es kommen noch mehr. The Pharisee in Peninnah's heart comes out. Der Pharisäer in Peninnahs Herz, der wächst. Oh, where are your children? Ah, wo sind deine Kinder? Oh, I'm sorry. You don't have any, do you? Du hast doch keine, oder? I could babysit for you. Ich könnte sogar für dich babysitten machen. Oh, you don't need a babysitter, aber ich glaube, do you? Du brauchst jemanden, der auf deine Kinder aufpasst. I guess you don't. Ich glaube, du hast es nicht notwendig. Provoking her. Und reizt es. Mocking her. Verspottet the es. Knives going in. Und die Messer, die gehen tief hinein. And Elkanah pouring grace on her. Und die Elkanah, die strömt, gibt, der Elkanah gibt aber Gnade auf sie. And God watching this whole thing. Und Gott beobachtet das Ganze. Because he started it. Weil er hat das nämlich angefangen, when he closed her womb, als er ihren Mutterleib verschloss. And he saw the pain she would go through, und sah auch voraus den Schmerz, den sie erdulden wird. But the pain was necessary, doch der Schmerz war notwendig, to prepare the way for this unbelievably extraordinary story, um den Weg vorzubereiten für diese außergewöhnliche Geschichte. And if we ask Hannah tonight, und wenn wir Hannah heute Abend fragen, would you change it? Würdest du es je anders haben wollen? I think she would say no. Sie würde sagen nein. I think we know she would say no. Ich glaube, wir könnten uns darauf verlassen, dass she's sie dann nein sagt. Sie ist eine Glaubensheldin. An ordinary person, eine ganz gewöhnliche Person, who becomes an extraordinary Bible figure, die eine außergewöhnliche biblische Persönlichkeit wird, because of her trust in God's providence, wegen ihrem Vertrauen in Gottes Treue und so, Vorsehung. Who's provoking me tonight? Wer reizt mich heute an? Anybody? Irgendjemand. Anybody? Irgendjemand. God have mercy on the people who provoke. Gott erbarme sich denen, die reizen. Because the people who provoke are usually the people who are parading around. Weil die Leute, die reizen, sind die meistens, die Selbstdarstellung but machen. But the story's not finished yet. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Amen. Amen. So let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight, wir danken dir heute Abend for your grace toward us, für deine Gnade uns gegenüber, and that the double portion, und dass der doppelte Anteil is toward those who love your grace, ist denen gegenüber, die deine Gnade lieben. It's all your mercy. Es ist alle deine Barmherzigkeit. We thank you tonight, wir danken dir heute Abend for all you've done in our midst, für all, was du in unserer Mitte getan and not hast, because of who we are, und nicht deswegen, weil wir so sind, wie wir jetzt but sind, because of who you are, sondern wegen, wie du bist. So bless these thoughts to our hearts. So segne diese Gedanken in unserem Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.